Kundgabe 6087. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.10.1954. Ursünde. Liebestrahlung. Jesus Christus. Die erste Sünde der Auflehnung wider mich hat den weiten Abstand meiner Geschöpfe von mir zur Folge gehabt. Denn mit dem Zurückweisen meiner selbst wiesen sie auch meine Liebekraft zurück. Sie traten selbst aus meinem Liebestromkreis heraus und entfernten sich stets weiter von mir. Widerstand gegen mich also ist gleich dem Zurückweisen meiner Liebekraft, weshalb auch kein Mensch von meiner Liebekraft durchströmt werden kann, der sich mir noch innerlich widersetzt. Und als Widerstand ist schon anzusehen, wenn er nicht an mich glaubt und daher ohne Verbindung mit mir ist. Dann steht er also außerhalb meines Liebestromkreises. Er kann nichts von meiner Liebe spüren, weil er sich nicht ihr freiwillig öffnet und mit mir in Verbindung zu treten gewillt ist. Mich nicht anerkennen heißt, ganz in der Gewalt dessen zu sein, der sich einstens auflehnte gegen mich und dadurch zu meinem Gegner wurde und dessen Plan ist, alle Geschöpfe so zu beeinflussen, dass sie gleichfalls mich als nicht seiend empfinden, dass sie nicht glauben an ein Wesen, das sie erschuf und mit ihnen in Verbindung zu stehen wünscht. Aber dieses Nicht-Anerkennen zieht auch vollste Kraftlosigkeit nach sich und Finsternis des Denkens. Licht und Kraft sind nur von mir zu beziehen. Und Licht und Kraft verschmähen sie, weil sie den Licht- und Kraftspender verschmähen, weil sie keinen Glauben haben an den Urquell von Licht und Kraft, aus dem auch sie hervorgegangen sind. Im gleichen Maß aber, wie sie diesen Urquell ablehnen, machen sie selbst sich unfähig, von diesem Urquell gespeist zu werden. Und sie bleiben so licht- und kraftlos, bis sie im freien Willen diesem Quell zustreben, bis sie anerkennen die Macht, die sie geschaffen hat, und nun sich freiwillig öffnen, um versorgt zu werden mit göttlicher Liebekraft, bis sie sich verbinden mit dem Spender von Licht und Kraft. Und nun empfangen sie ungemessen, was sie brauchen, um selig zu werden, um wieder in den Urzustand einzugehen, den sie einst freiwillig verließen. Jeder Mensch, der sich mir zuwendet, wird reichlich empfangen dürfen, denn meine Liebe verausgabt sich nie. Sie will unausgesetzt geben und beglücken und fordert nur geöffnete Gefäße, in die sie sich ergießen kann. Und so wie im Menschen der ernste Wille erwacht ist, in Verbindung zu treten mit der Macht, die ihn erschaffen hat, wendet er sich ab von der Ursünde, der Auflehnung wider mich. Und er wird sicher das Ziel erreichen mit Hilfe des göttlichen Erlösers, Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat, um dieser großen Urschuld willen, der unendlich gelitten hat und gestorben ist am Kreuz, um der geschwächten Menschheit einen Gnadenschatz zu erwerben. Stärkung des Willens und das Erkennen ihrer Schuld. Jeder Mensch kann nun den weiten Abstand von mir verringern. Jeder Mensch kann Vergebung finden für die große Schuld der einstigen Auflehnung wider mich. Jeder Mensch kann wieder in den Liebestromkreis eintreten und Licht und Kraft empfangen im Übermaß, wenn er sich der Gnaden bedient, die durch das Erlösungswerk Jesu Christi ihm reichlich zur Verfügung stehen, wenn er mich anerkennt, der ich als Mensch Jesus für euch die Schuld abgetragen habe durch meinen Tod am Kreuz. Amen.